NDR Kultur. Round Midnight. Ich bin jung und ich mag es, jung zu sein, so schrieb Gary Burton Ende der 60er. Ich will mir das Haar lang wachsen lassen. Ich genieße Rockmusik und ich fühle, was für eine wichtige Rolle sie für die Zukunft der Musik spielen wird. Sie lebt und sie ist zeitgemäß. Jazz also plus Rock. Sie hören Round Midnight mit einer kleinen Geschichte des Jazz-Rock, der 1970 mit Miles Davis' Bitches Brew seine Geburtsstunde hatte und 1973 mit Herbie Hancocks Headhunters, John McLaughlins Mahavishnu Orchestra und Chick Corea's Return to Forever seinen Höhepunkt. Heute geht's um die Jahre danach und um einen ganz neuen und ganz zeitgemäßen Blick auf jenes bahnbrechende Bitches Brew. Mein Name ist Ralf Dorschel und hier sind jetzt erstmal die Brecker Brothers. 1970, da spielten Michael und Randy Brecker in der Band Dreams, eine der wichtigen frühen Jazz-Rock-Bands. Für Columbia, da war Dreams ein weiterer Versuch, mit Jazz-Rock Kasse zu machen, was für einen kurzen Moment und für ein paar Hits auch ganz gut gelaufen ist. Jazz konnte ein Massenpublikum ansprechen. Das hat keiner der Beteiligten jemals wieder vergessen. 1973, da trafen sich die Reste der Band für Billy Cobhams Solo-Debüt Crosswinds. Und 1975, da machten Randy und Michael Brecker dann Nägel mit Köpfen. Sie trommelten die besten Session-Musiker zusammen, sie bastelten sich aus Soul, Funk und Jazz ein ganz eigenes Format und sie schrieben dann ihren Namen drüber. Es war der Start der Brecker Brothers. Aus dem gleichnamigen Debüt, da haben wir eben gehört, Some Skunk Funk. Was die Band von früheren Jazz-Rock-Bands unterschied, alle Beteiligten arbeiteten in den Studios. Sie spielten Sessions für Pop- und Soul-Größen. Für jemanden wie David Sanborn, da galt ganz genau das Gleiche. Jazz war nun nur noch ein Standbein unter vielen. Und weil nun der Jazz endgültig mit Rock, Pop, Soul und R&B verschmolz, da verschwand auch der Begriff Jazz-Rock. Fusion war jetzt geläufiger. Dazu gesellte sich ab Mitte der 80er dann auch noch der geschmeidige Smooth-Jazz. Wir wollen aber jetzt an eine Band erinnern, die den Begriff sogar im Namen hat. 1975 kam das United Jazz and Rock Ensemble zusammen. Die Idee entstand rund um den Pianisten Wolfgang Dauner beim Süddeutschen Rundfunk. Die wirklich edel besetzte Band war schnell eine Größe auf den deutschen Bühnen und eine Säule im Sortiment des Mood-Labels, falls sich noch jemand erinnert. Das gab es damals nur beim Versand 2001. Hier ist Volker Kriegels Circus Gambit aus dem Debüt Live at Schützenhaus, das United Jazz and Rock Ensemble mit Volker Kriegel, Wolfgang Dauner, Barbara Thompson, Charlie Mariano, Albert Mangelsdorf, Ack van Rooyen, Ian Carr, Eberhard Weber und John Heisman. sucht man den Moment, als der Jazzrock sich nun allmählich wirklich verabschiedet hatte, dann war das Anfang der 80er. Bands wie Steps und Steps Ahead, Spyro Gyra oder die Yellow Jackets, die hatten einen anderen Ansatz. Und Stars wie Chick Corea und John McLaughlin, die ließen ihren galaktischen Mix zwar noch unverdrossen über die Verstärker donnern, aber der Trend, er lief sich tot. Und wer heute nostalgisch dran zurückdenkt, der kommt eigentlich um Bill Laswell, kaum drum rum. Der US-Bassist und Produzent hat sich per Remix an Miles Davis-Alben jener Jahre gemacht, hat dabei auch die revolutionäre Studiotechnik von Tier Masseri wieder aufgenommen. Er hat aber auch 1997 versucht, mit der Band Arcana den alten Geist in die Neuzeit zu übertragen. Mit dabei bei diesem Into the Circle, was wir gleich hören, sind Graham Haines, Nikki Skopelidis, Bayard Lancaster und am Schlagzeug ein alter Bekannter, Tony Williams. Denn Laswells Inspiration bei dem Album Ark of the Testimony war Tony Williams' bahnbrechende frühe Arbeit im Jazzrock. Laswell sagt, das Album hat die Energie der frühen Lifetime. Die Improvisationen und die Komposition sind spontan und das Ganze ist absolut elementar. We'll be right back. Bill Laswell und Tony Williams, 1997 war das. Es war ein langer Weg von Miles Davis' Befreiungsschlägen 1970 bis zu den Attitüden späterer Jahre, in denen John McLaughlin vor jedem Konzert erstmal minutenlang seinem Guru Sri Chinmoy huldigte und in TV-Interviews lieber über seine spirituelle Erleuchtung und seinen rigoros gesunden Lebenswandel sprach, als etwa über seine Musik. Über die wiederum sagte einer, der es wissen musste, nämlich Mahavishnu-Geiger Jean-Luc Ponty, dass die Band an sich immer nur bei Höchstgeschwindigkeit funktioniert hatte. Chick Corea's Return to Forever, die verrannten sich in immer kniffligere Exkurse, bei denen der Rolling Stone dann süffisant anmerkte, dass halt auch die strahlendsten Pianoläufe einen großen Teil ihrer Kraft verlieren, wenn man sie das dritte Mal einfach wiederholt. Und Billy Cobhams Spiel, das war irgendwann so maßlos verfeinert, das war physikalisch eigentlich unmöglich, wenn man nur zwei Hände und zwei Füße hatte, so flüsterten seine Bewunderer. Nur wurde der Kreis dieser Bewunderer immer kleiner. Der Jazzrock war abgehoben, ein Relikt, war Geschichte. Bill Laswell sagte, ohne beständige Veränderung, ohne eine Entwicklung ist Jazz nicht vorstellbar. Miles Davis und Tony Williams hatten das Ende der 60er begriffen und sie wollten expandieren, wollten raus aus der Falle der Jazz-Tradition. Jazzrock erschloss dem Jazz in den frühen 70ern ein neues Publikum, erschloss neue Bühnen, eine neue kreative Welt. Der Jazz bekam eine Frischzellenkur. Und wer in späteren Jahren streng dogmatisch auf die Jazz-Geschichte pochte und all diese Neuerungen einfach nur ablehnte, der sah dann ganz schnell alt aus, so wie der Trompeter Wynton Marsalis. Wie stark nachwirkt, was damals passierte, das hat jetzt ein neues Album von der Themse gezeigt. London Brew versammelt MusikerInnen wie Dave Okumu, Nubaya Garcia, Shabaka Hutchings und Theon Cross. Die Idee hatte der Produzent Martin Tarif. Er sagt, Bitches Brew ist ein Rockstar-Album. Es ist wild, verwirrend, hat eine unglaubliche Freiheit. Gemeinsam mit dem Gitarristen Dave Okumu entstand das Konzept für London Brew. Dem Guardian, den sagte Okumu jetzt, als Martin mich ansprach, da habe ich gezögert. Es macht doch wenig Sinn, ein so bahnbrechendes Album einfach nochmal neu aufzunehmen. Das Ergebnis ist jetzt aber eine Feier der Intentionen des Originals, seiner radikalen Freiheit und auch seiner studiotechnischen Revolution. Daraus hören wir jetzt noch ein paar Takte. Miles Chases New Voodoo in Church. Das war Galaxis und Größenwahn. 1973 war das große Jahr des Jazzrock. Wenn Sie alle drei Sendungen hintereinander hören wollen, Sie finden das in unserer Audiothek unter ndr.de/jazz. Ich bin Ralf Dorschel. Danke fürs Zuhören. Tschüss und gute Nacht. We'll be right back. NDR Kultur. Nachrichten.